liege ich doch vor dir, ganz ehrlich und zerbrochen. Ich bitte Jesus, hilf, mein Herz ist für dich offen. Und du nimmst mich an der Hand und tanzt mit mir, putzt mich an dein Herz, flüsterst die Gebet. Sag du mir doch den Weg, gib du mir deine Sicht. Gib du mir doch dein Kopf, Gedanken voller dir meine Schmerzen und nimm deine Heilung an. Dein Leben soll mich fühlen, gib da gern meine Hand. Und du nimmst mich an der Hand und tanzt mit mir, guckst mich an dein Hand. Dein zärtlicher Blick, deine Leidenschaft zieht mich, ich will nicht.